good and low. Christmas brand, so wie sie. Ich weiß, das Rest der Welt kann wachsen. So in der Frist, dann muss schon gehen. Was du willst von mir, aber lass mich nicht im Stich. Ist es gar nicht, was ich tun darf, wenn du lieber bei mir bist. Boah, das ist viel schneller. Es ist unverbindlich. Lass mich nicht stehen. Verlob's meinen, wirst sehen, ihr wirkt es wieder gut. Ich hab was gut, wie viele Fehler gemacht. Und du bist alles, was ich hab. Ich hab ne bessere Hüfte, die bist du. Und der schlechte wenn wir zusammen sind, dann tut sie was. Weil dann ist es wie Chemie. Der Solo kam. Ich bin der Nächste.